Hay mujeres que viven para siempre. ¡Vive! Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Guten Tag, hier ist Niemandsland. Es ist Montag, der 5. August 2019. Und ich sag's direkt, diese Sendung ist ein bisschen inoffiziell. Offiziell ist niemand hier. Offiziell sind wir alle im Urlaub, in den Ferien. Aber ich habe trotzdem ein Programm zusammengestellt für die Tage ohne direkte Live-Sendungen. Damit die unerschütterlichen Fans daheim oder auf den Stränden über ihre Bluetooth-Empfänger Niemandsland hören können. Kontrabande FM 91.4 in Barcelona von der Plaza Real. Es ist ein verdammt heißer Sommer dieses Jahr. Ich habe gehört, es soll der heißeste Juli seit Menschengedenken gewesen sein. Hier in Spanien zumindest. Und wirklich, man spürt es an allen Ecken. Uns läuft hier der Schweiß nur so runter im Studio von Contrabanda. Beginnen wir mit etwas nicht so Angenehmem, aber wir müssen es sagen. Es ist der 80. Jahrestag der Erschießung der 13 Rosen. 80 Anniversario del Fusilamiento de las 13 Rosas. Que sus nombres no se borren de la historia. Ihre Namen dürfen nicht aus der Geschichte ausradiert werden. Heute Montag, 5. August, um 20 Uhr, wird das Kollektiv Social Portuense Rosa Luxemburgo in Zusammenarbeit mit Aitana Transmedia eine Hommage organisieren für die 13 Rosen in El Puerto anlässlich des 80. Jahrestags ihrer Exekution. Wir wollen sie niemals vergessen: Martina, Julia, Virtudes, Dionisia, Carmen, Anna, Blanca, Adelina, Victoria, Elena, Joaquina, Pilar y Lucía. Die meisten dieser jungen Mädchen waren Schneiderinnen von Beruf. Sie waren jung, 18, 19, gerade mal 20 Jahre alt. Viele waren engagiert in den Juventudes Socialistas Unificadas, aber nicht alle. Und nach dem Sieg der Faschisten unter General Franco haben sie viel riskiert, indem sie weiter kämpften in ihren Stadtvierteln, in ihren Barrios, um die antifaschistische Resistencia, den antifaschistischen Widerstand zu organisieren. Wir vergessen Sie nicht. Kein Blutdelikt war ihnen zuzuschreiben, nichts. Sie wurden einfach zum Tode verurteilt, ohne einen richtigen Gerichtsprozess, ohne Gnade, ohne das, was man Justiz nennt. Sie wurden auf dem Friedhof, dem Ostfriedhof Almudena in Madrid erschossen, im Morgengrauen des 5. August 1939. Ihr Tod ist eingebrannt in die Erinnerung einer ganzen Generation. Doch die jungen Leute dürfen dieses Verbrechen nicht vergessen. Wir gedenken ihrer im Niemandsland. Que viven para siempre. ¡Vive! Mujeres que aman y ríen. A sus órdenes, mi capitán. ¿Pero tú no estabas en contra de las armas? La pistola no mata. Mujeres que sufren y luchan. Con la camisa nueva. ¡Arriba España! La madre que los parió. No se te ocurra meterte líos. Padre. Aquí no estás segura. Está buscando armas en las alcantarillas. ¡Fuego! Desde el alzamiento votaba los partidos católicos. ¿No milita su marido en el Partido Comunista? Carmen, ¿qué pasa? Sería un desastre que me detuvieran. ¡Desnúdate! No van a poder con nosotras. Cuando todo esto haya pasado, alguien tendrá que recordarlo. ¡Estoy sediento de sangre! ¡Hijos de puta! ¡Mátate a mí! Hay mujeres que nunca se olvidan. Las 13 rosas, una película de las que hacen historia. Jetzt wohne ich mit dir, sechs Zimmer und ein Klavier, auf dem niemand spielt. Draußen dämmert es und ich friere, obwohl das Gas auf 30 Grad gestellt ist. Ausführt. Jetzt ist es ganz dunkel und ich nehme meine Sachen und geh aus der Tür. Barceló Maif, la hora del haiku. Haiku-Zeit. Aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt von Constanze Dieters. Erster Teil: Luces y sombras de la ciudad. Lichter und Schatten der Stadt. Sola en verano, un gin tonic sin hielo y tanta gente. Allein im Sommer, ein Gin Tonic, kein Eis und so viele Menschen. Silencioso el fax, el contestador mudo, vacío el buzón. Still ist das Fax, stumm der Anrufbeantworter, der Briefkasten leer. Siempre encendido el televisor del bar. Nadie lo escucha. Pausenlos läuft der Fernseher in der Kneipe. Niemand hört hin. El periódico, un café muy cargado, un nuevo día. Die Zeitung, ein sehr starker Kaffee, ein neuer Tag. Sobre la mesa, el periódico de ayer me observa mudo. Auf dem Tisch liegt die Zeitung von gestern. Stumm schaut sie mich an. Sin esperanzas me levanto de nuevo. Sin esperanzas. Ohne Hoffnung, abermals stehe ich auf. Ohne Hoffnung. La carta abierta y las letras heridas perdiendo tinta. Der Brief ist geöffnet und aus verletzten Buchstaben tropft die Tinte.

Bye bye Barcelona. Barcelona ist ein Fleck auf der Landkarte, den man früher oder später besuchen muss. Aber Tatsache ist, dass Barcelona nicht Paris, New York oder Rom ist. Barcelona es un punto que está en el mapa en el cual pues hay que ir a visitarlo de una forma o de otra. Lo que pasa es que Barcelona no es París. Barcelona no es Roma. Barcelona no es Nueva York. Es una ciudad que no llega a 1.600.000 habitantes. Es una ciudad pequeña. Somos pequeñitos. No podemos crecer más. Wir sind eine Stadt mit knapp 1,6 Millionen Einwohnern. Eine kleine Stadt. Wir sind klein. Wir können nicht weiter wachsen. Es kommen zu viele Leute. Wir sind zu viele hier. Die kommen alle, egal zu welchem Preis und auf welche Art. Barcelona, evidentment, no pot suportar això. Es tracta de totes les zones de Barcelona on hi ha un mínim interès turístic. Barcelona kann das nicht länger aushalten, das ist klar. Sogar Teile der Stadt mit einem Minimum an Tourismusattraktionen sind betroffen. No és una ciutat per viure, sinó s'ha convertit en una icona turística i és un parc temàtic com pot ser Praga o pot ser Venècia, on pràcticament ja no queda vida de ningú, és un decorat. Es ist keine Stadt mehr zum Leben. Es ist eine Ikone des Tourismus, ein Themenpark geworden. Ein Freizeitspaßpark, wie Prag oder Venedig, wo es praktisch kein Leben mehr gibt. Die Stadt ist reine Dekoration. Venecia, Florencia, París. Los ciudadanos de estas ciudades tan turísticas están hartos de turistas. Venedig, Florenz, París. Die Bürger dieser Tourismusziele haben die Touristen satt. También tengo que decir que hasta al vecino que no se da cuenta le revierte positivamente el hecho de que aquí venga turismo. Es dinero que entra. Auch muss gesagt werden, dass der wenig bewusste Bürger darauf positiv reagiert. Es kommt ja mit den Touristen Geld in die Stadt. Ens venen que el número de turistes a Barcelona és el més guai, no? Arriben quatre creuers de cop, oh, massivitat, no? Massivitat, massivitat. I aquesta massivitat es transmet al carrer en què el veí, la persona del barri, se li torna completament incòmode viure en allà. Steigende Tourismuszahlen, oh, wie geil. Aber für die Anwohner bedeutet das verstopfte Straßen. Verschlechterung ihres Lebensraums. La gente está perdiendo la ciudad en beneficio de los turistas, entonces eso tampoco creo que sea positivo, porque al final los ciudadanos somos los que estamos quemados de nuestra ciudad. Die Leute verlieren ihre Stadt zum Wohl der Touristen. Das ist überhaupt nicht positiv. Denn am Ende sind wir Bürger diejenigen, die das aushalten müssen, wenn unsere Stadt kaputt geht. El problema cuál es? Estamos potenciando, reproduciendo itinerario, hábitos y actividades turísticas muy reiterativas, a veces alejadas de la esencia de la ciudad, que están cambiando el concepto la esencia, la idiosincrasia de esta ciudad. Wir züchten und fördern sich wiederholende touristische Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die oft mit dem Geist der Stadt nichts zu tun haben und die das Wesen und das Konzept dieser Stadt verändern. Barcelona, Parque Temático, la mejor botiga del mundo. Barcelona, Spaßpark, größter Einkaufsshop der Welt. El turismo no va a ser para siempre. El turismo se está cargando otras formas de vida y además no podemos aceptar, no podemos vivir, no podemos sostener estas riadas de gente día tras día. Para mí es tremendo y fa pena porque... Der Tourismus wird nicht ewig existieren, zerstört aber andere Lebensformen. Außerdem können wir diese tagtäglichen Menschenströme nicht verarbeiten, nicht mit ihnen leben oder sie akzeptieren. Traurig, der ganze Zauber der Stadt geht verloren. Perd tot lo que era l'encant de la ciutat. Niemandsland aktuell. Die Fleischmafia. Es viernes día 9 de mayo. Son las 16 horas 10 minutos. Estamos en la biocultura y aquí estamos en la parada de una organización que se llama Justicia Alimentaria. Y tengo aquí a mi lado el director, es el señor Javier Guzmán, ¿cómo estás? Javier Guzmán, mucho gusto, Javier. ¿Puedo tratarte de tú? De tú, claro. Vale. Javier, ¿qué explicarías a los radio oyentes de Contrabanda y Niemandsland en mi programa en qué consiste esta justicia alimentaria? Ein Interview. Es ist Freitag, der 9. Mai 2019. Wir befinden uns auf der Biokulturamesse auf dem Montjuic-Gelände. Ich stehe vor dem Stand von Justicia Alimentaria, Ernährungsgerechtigkeit. Neben mir der Direktor Javier Guzmán. Sehr erfreut. Wir duzen uns. Erste Frage. Worin besteht die Ernährungsgerechtigkeit? Bueno, primero que nosotros somos una organización de cooperación internacional que trabajamos sobre el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Esta campaña se trata de levantar un tema que ha sido ocultado por los medios de comunicación, que es todo el efecto que está teniendo la ganadería industrial y el consumo excesivo de carne low cost en la salud de la población, sobre todo en las clases más trabajadoras, y cómo estamos pagando con la salud nuestra el beneficio de cuatro multinacionales, ¿no? Wir sind eine internationale Organisation, die für das Recht auf Ernährung und die Ernährungssouveränität der Menschen eintritt. Wir thematisieren ein Problem, das von den Medien verschwiegen wird, die Low-Cost-Billigfleischproduktion und ihre Einflüsse auf die Gesundheit der Bevölkerung und der Arbeiterklasse und wie wir mit unserer Gesundheit die Profite der Multikonzerne bezahlen. Riesenprofite und ein unhaltbarer Sektor wurden geschaffen. Cómo a través de la política agraria común y diferentes políticas en el Estado español, pues hemos conseguido a base de subvencionar un sector como es el porcino, en el caso de España, convertirlo en un sector que externaliza sus problemas medioambientales y sanitarios a la población y generando un beneficio enorme y un sector insostenible. Y para hacernos una idea, hablamos de que España es el tercer país productor del mundo, después de China y Estados Unidos, todo esto concentrado en 8 provincias, con un impacto terrible en nuestros acuíferos por el tema de los purines y los vertidos, los nitratos, pero también, sobre todo también con el tema de del consumo de carne. Aufgrund der gemeinsamen Agrarindustrie ist es gelungen, einen Sektor mit Hilfe von Subventionen zu mästen. Das ist der Sektor der Schweinefleischindustrie. Diese Industrie lagert ihre Probleme aber aus. Umweltschäden und Gesundheitsgefahren werden auf die Bevölkerung abgewälzt. Dieser Industriezweig ist unhaltbar, ist unnachhaltig. Spanien ist der drittgrößte Schweinefleischproduzent neben China und den USA weltweit. Die ganze Produktion ist hier auf 8 Provinzen konzentriert. Vollkommen schädliche Folgen auf das Grundwasser sind hier festzustellen, nämlich durch all die Jauche und die Nitrate. Doch der größte Schaden entsteht vor allem durch den Fleischkonsum bei der Gesundheit. Es decir, en el Estado español, la gente, hemos multiplicado los últimos años el consumo de carne, sobre todo las más peligrosas, que son las carnes procesadas y las carnes rojas. Tengo aquí entendido que, como tenéis aquí una especie de tabla, que dice que el 70% de que comemos son alimentos procesados. ¿Y la carne en qué porcentaje sería procesada? Sí, nosotros lo que decimos es, pues casi la mitad de lo que estamos consumiendo es productos cárnicos o elaborados cárnicos. Lo que nos ha pasado en los últimos años es que hemos cambiado la dieta, pasando de una dieta fresca, una dieta fundamentalmente procesada, que es lo que tienen los vehículos más críticos para la salud, que son las grasas, la sal y en este caso también el tema del azúcar. In Spanien hat sich der Fleischverbrauch in den letzten Jahren vervielfältigt, besonders der von Industriefleisch bzw. dem Prozessfleisch. Fast die Hälfte des von uns konsumierten Fleisches ist sogenanntes verarbeitetes Industriefleisch oder Prozessfleisch. Von frischem Fleisch ist der Konsum immer stärker zum Prozessfleisch übergegangen, mit seinen großen Schadstoffen Fett, Salz und Zucker. Bueno, pues estos productos procesados, además de todo esto, es decir, si decimos que el gran problema de salud pública a nivel mundial es la mala alimentación relacionada con lo procesado, dentro de la mala alimentación lo más importante es el consumo de carne. Casi la mitad, consumo de carne procesada y azúcar, casi uno por el otro. Pero vemos que delante de otro tipo de problemas ha habido políticas públicas, y en cambio delante de esta industria cárnica no hay políticas públicas que amparen y defiendan el derecho de los consumidores y de la gente de tener una salud. Y en este caso vemos cómo, por ejemplo, en Europa está permitido el uso de nitritos, que es un aditivo que sabemos por la propia OMS en el año 2015 que son cancerígenos. Das große Problem der Weltgesundheit ist die schlechte bzw. die Unterernährung und darin wiederum ist das Hauptproblem der Fleischkonsum. Prozessfleisch und Zucker sind fast für die Hälfte der Krankheiten weltweit verantwortlich. Doch verfügen wir angesichts der Fleischindustrie über keinerlei Politik, die die Leute vor den Schäden dieser Industrie schützt. Nitrate sind laut Weltgesundheitsorganisation OMS krebserregend. Directamente, no hay duda y las conclusiones son obvias, es cancerígeno. Con las carnes rojas, su consumo también genera problemas de diabetes, de cáncer, problemas cardiovasculares. Por tanto, las enfermedades más importantes de las que estamos enfermando y de las que más padecemos tienen que ver con el consumo de carne y estos alimentos. Pero por otro lado, además, vemos cómo esta ganadería, este sistema industrial tan potente, tan hipertrofiado, pues también genera problemas, por ejemplo, con el tema de los antibióticos. Sí, es decir, estamos viviendo que en Europa hablamos de que 25.000 personas al año ya están muriendo por el tema de las resistencias a las bacterias, a los antibióticos, ¿no? Eso quiere decir que la carne, los animales ya reciben antibióticos, claro, que comemos nosotros, y luego ya nos sirven los antibióticos en caso de enfermedad. Exactamente. Lo que nos cuentan los medios públicos es la culpa, como siempre, es de la gente, que tomamos muchos antibióticos, como si la gente tuviera un vicio de tomar antibióticos. Ya. En realidad, más de la mitad de lo que ingerimos de antibiótico es por consumo de carne. Die meisten heutigen Krankheiten haben mit dem Konsum von Fleisch zu tun. Ein weiteres Problem dieser exzessiven Fleischproduktion ist die massive Anwendung von Antibiotika. In Europa sterben jährlich 25.000 Menschen aufgrund von Antibiotikaresistenz, die durch Fleischkonsum erzeugt wurde. Das heißt, die Tiere bekommen Antibiotika und wir nehmen sie auf. Aber im Falle von ärztlich verordneten Antibiotika haben diese dann keine Wirkung mehr. Ja, richtig, viele Ärzteverbände erklären, dass die Patienten zu viele Antibiotika konsumierten, so als ob die Leute eine Antibiotikasucht hätten. Doch das ist falsch. En este caso, España, por ejemplo, está 6 veces por encima del consumo que hace Francia, 4 veces que el consumo que hace Alemania de antibióticos en granja, fundamentalmente para profilaxis, quiere decir, no es un tratamiento terapéutico cuando un animal se enferma, sino para poder tener miles de animales encerrados en una nave industrial, necesitas tener antibióticos de prevención. Spanien liegt hier 6-mal über dem Durchschnittsverbrauch von Frankreich und 4-mal über dem Verbrauch von Deutschland. Die Rede ist von Antibiotika, die rein prophylaktisch den Tieren verabreicht werden. Es handelt sich nicht um eine medizinische Behandlungsmaßnahme oder Therapie. Nein, um tausende Tiere in Fleischfabrikhallen zusammenzupferchen, braucht man Antibiotika zur Prävention. Claro, pues en España hemos llegado ya al punto de que de media, por cada 2 filetes de carne, por cada kilo de carne, la media que lleva son como 400 miligramos de antibiótico. Eso son un sobre de clamoxil en 2 filetes de carne. Y esto no se va cuando lo freímos o cuando los metemos al horno. Los antibióticos quedan dentro de la carne. Claro, no hay manera de luego procesar y sacarlos. Claro, aunque hay todo un proceso donde una vez que da el antibiótico no puede sacrificar al animal. Claro, es decir, son carnes ya tratadas con antibiótico y es el propio animal que genera resistencias también. Okay. Y eso entra directamente, no a ti te entra el antibiótico, sino todo el cambio en la cadena trófica es lo que va a afectar a la persona, ¿no? Y es ahí donde tenemos el gran problema a nivel mundial, pero sobre todo en Europa, desde el caso del Estado español. Es decir, necesitamos una regulación mucho más clara, por ejemplo, del tema de antibióticos. In Spanien ist das so. Für 2 Steaks, sagen wir mal 1 Kilo Fleisch, bedarf es 400 Milligramm Antibiotika. Die Antibiotika bleiben auch beim Braten und Kochen noch im Fleisch. Klar, die Antibiotika bleiben, aber die Tiere selbst erzeugen schon Resistenzmechanismen für diese Medikamente. Es kommt alles in die Nahrungskette und bleibt dort. Das ist ein großes Problem in Europa, weltweit und auch hier in Spanien. Wir brauchen eine gesetzliche Regelung für die Anwendung von Antibiotika bei der Konsumfleischproduktion. Necesitamos también la prohibición del uso de nitritos. En Dinamarca, por ejemplo, aplicando la misma normativa europea, han conseguido rebajar una normativa propia la mitad del uso de nitritos que estamos utilizando, por ejemplo, en España, en Francia, en Alemania. Pero también hace falta ya hablar de un impuesto a la carne procesada. Es decir, igual que tenemos claro que hace falta un impuesto al azúcar y a los famosos refrescos, pues hace falta un impuesto. Auch müssen die Nitrate verboten werden. In Dänemark zum Beispiel ist es gelungen, nur durch Anwendung einer nationalen Richtlinie die Nitrate auf die Hälfte zu reduzieren. Auch ist eine Steuer auf Prozessfleisch längst überfällig, genauso wie uns schon klar ist, dass eine Zuckersteuer her muss, wie auf die Limonaden und Säfte. Que tenga dos objetivos. Uno, prevenir que la gente no compre esos productos tan baratos, también de manera pedagógica saber que están más caros, pero por otro lado también a quien contamina paga y quien enferma que pague. Es decir, ese dinero también para que vaya a los sistemas de salud pública y a la prevención. Y por otro lado también necesitamos cambiar la dieta en los colegios. Es decir, los menús escolares no están adaptados a una dieta saludable, tienen mucha carne, mucho procesado, mucha carne roja, y lo que se trata es que al menos ya haya, no solo dejar toda la carga al consumidor, sino que haya políticas públicas que etiqueten bien, que prohíban el nitrito, que prohíban los usos de antibióticos no terapéuticos, que pongan ya impuestos y que protejan a nuestros niños y niñas en las escuelas, y que se apueste por un modelo de ganadería extensiva y ecológica, sostenible, y que permita a la gente poder vivir en el entorno rural y no como ahora megafábricas que están enfermándonos simplemente por tener un beneficio de unas cuantas empresas, ¿no? Das hätte zwei Effekte. Erstens würden die Leute diese jetzt extrem billigen Produkte nicht mehr so stark konsumieren. Das wäre pädagogisch, aber auch nach dem Prinzip, wer die Umwelt verschmutzt, der zahlt. Wer Krankheiten verursacht, der muss zahlen. Das Verursacherprinzip muss angewendet werden. Das dadurch eingenommene Geld würde ins öffentliche Gesundheitssystem und die Prävention fließen. Auch die Speisepläne in den Schulkantinen müssen sich ändern. Die dort angebotenen Gerichte sind nicht ausgewogen und nicht gesund. Sie haben zu viel Fleisch und Prozessfleisch natürlich. Doch nicht alles darf beim Konsumenten hängen bleiben. Die Produzenten müssen verpflichtet werden, die Inhaltsstoffe korrekt auf den Etiketten der Produkte auszuweisen. Das Verbot von Nitraten und Antibiotikaverbote im Fleisch müssen her. Steuern müssen erhoben werden, unsere Schulkinder müssen geschützt werden. Eine umweltfreundliche Viehzucht muss gefördert werden. Eine, die nachhaltig ist und das landwirtschaftliche Umfeld schützt und nicht wie jetzt diese Megafabriken, die uns krank machen und die allein das Ziel haben, wenigen Konzernen ihre Riesenprofite zu garantieren. Javier, ya nos has explicado todo el ciclo y también las medidas de justicia alimentaria. ¿Y existe algún grupo de presión, existe algún movimiento, diríamos, algún partido que se hace portavoz de esta reivindicación, diríamos? Por ejemplo, en Alemania, los verdes, o hay partidos. Entonces... Bueno, nosotros pensamos que sí que ha habido una declaración pública a nivel de, bueno, buscamos mejores sistemas sostenibles, la transición ecológica, pero cuando ya vas a lo concreto, al efecto, a decir, vamos a hablar de impuestos a la carne, ahí no hay ningún partido que todavía esté apoyando. Cuando hablamos del uso de nitritos, ningún partido está hablando. Cuando hablamos del uso de antibióticos, ningún partido. Y es fundamentalmente porque supone un conflicto con la industria. Entonces, la idea de la campaña es levantar el tema este y decir, oye, sabemos dónde está la fuente del cáncer colorrectal en este país, que se llama nitritos. Sabemos dónde está el problema con los antibióticos y se llama industria porcina y en la hipertrofia hipersubvencionada de esta industria que no podemos sostener porque no tiene sentido que España sea el tercer país exportador de carne de cerdo en el mundo. Gibt es Bürgerinitiativen oder Parteien hier in Spanien, wie etwa die Grünen in Deutschland, die sich um dieses Thema intensiv kümmern? Also, es gibt öffentliche Erklärungen vieler Parteien, aber immer, wenn es konkret werden soll, wie Besteuerung der Billigfleischproduktion oder das Nitratverbot, dann will sich keine Partei zu dem Thema äußern, etwa wenn von Antibiotika im Fleisch die Rede ist. Die Idee von unserer Kampagne für Ernährungsgerechtigkeit hat das Ziel, das Thema öffentlich zu machen und zu sagen, wir wissen, warum es so viele Krebserkrankungen gibt. Es sind Nitrate, es sind die Antibiotika. Und die Quelle ist die Schweinefleischproduktion, die Schweinefleischindustrie und die Mastindustrie, die wir alle subventionieren. Es geht nicht an, dass Spanien der drittgrößte Fleischproduzent der Welt ist. Muy bien. Pues muchas gracias por la información exhaustiva y felicidades por todo lo que habéis montado aquí y lo voy a publicar uno de estos días en el programa y ahora te doy mi tarjeta, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Vielen Dank für die umfangreiche Auskunft und Glückwunsch zu der Initiative. Das Interview wird bald bei uns im Podcast zu hören sein. Javier Guzmán von Justicia Alimentaria. Vielen Dank. Niemandsland. 91.4 Contrabanda FM Barcelona. Du. Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache. Bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2019. Niemandsland aktuell. Die Fleischmafia. Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache. bei Contrabanda FM 91,4 in Barcelona. Für die meisten Menschen die Horrorvision schlechthin, in einer ausweglosen Situation gefangen zu sein, unfähig ihr zu entkommen, 100% fremdbestimmt, zur Untätigkeit verdammt und dabei immer mit dem Schlimmsten rechnen zu müssen, dem eigenen Tod. Das zu ertragen, ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Verrücktwerden. Es ist seelische Folter. In so einer Situation befindet sich seit vielen Jahren der ehemalige Journalist, Hacker und Gottvater aller Whistleblower, der Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange. Noch lebt er aber. Gut geht's ihm wahrlich nicht. London im April. Polizisten zerren Julian Assange aus der Botschaft Ecuadors. Ende seines Asyls. 7 Jahre in einem Zimmer ohne Sonne. Jetzt droht Assange Auslieferung an die USA, die ihn wegen Hochverrats anklagen wollen. Der WikiLeaks-Gründer, heute ein gezeichneter Mann. Genf vor wenigen Tagen. Beim Menschenrechtsrat der UN schlägt der Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, Alarm. Mit auf dem Podium der gegenwärtige WikiLeaks-Chefredakteur Christian Raffenson und Assanges Anwältin Jennifer Robinson. Melzer hatte Assange mit 2 Ärzten im Gefängnis besucht. Was wir gefunden haben, ist halt effektiv eine Person, die alle Symptome zeigt eines Folteropfers. Wir sprechen hier von psychologischer Folter. Also wenn man natürlich an ein Land ausgeliefert wird, wo einem ein Schauprozess droht und dann nachher halt lebenslange Haft oder gar die Todesstrafe, das kann natürlich dann schon Angstzustände auslösen, die sehr fundamental sind und die auch anerkannt sind als äquivalent mit Folter. Wir haben großen Zweifel daran, dass er in den USA einen fairen Prozess bekäme, so politisiert wie dieser Fall ist. Die Situation ist sehr ernst und kein Journalist, Publizist oder seine Quelle sollte so etwas durchmachen müssen. Es geht um dieses Video aus dem Irakkrieg. Es zeigt die gezielte Tötung 2 Journalisten und eines irakischen Zivilisten. Halt drauf, hört man im Funkverkehr, und selbst schuld, wenn sie ihre Kinder mit in die Schlacht nehmen. Dieses und tausende andere Dokumente veröffentlichte Assange 2010, eine geheim gehaltene Geschichte von Krieg und Verbrechen. Das erste Opfer des Kriegs ist die Wahrheit. Der Skandal an diesem Fall ist ja, dass diese Kriegsverbrechen nicht verfolgt werden, dass aber der Whistleblower verfolgt wird und der Journalist, die Nachrichten verbreitet hat. WikiLeaks versteht sich als Plattform für die Wahrheit, will kriminelle Geheimnistuerei auch in Demokratien enttarnen. Assange bekam das Video von Whistleblower Bradley Manning zugespielt, dem dafür unter Friedensnobelpreisträger Obama der Prozess gemacht wurde. Assange genießt damals seinen Ruf als Rockstar der Aufklärung. Er will totale Transparenz, nicht immer umsichtig. 2011 wird Assange in London festgenommen, weil er in Schweden 2 Frauen vergewaltigt haben soll. Die Vorwürfe sind bis heute nicht geklärt und womöglich vorgeschoben. Die Amerikaner wollen Assange um jeden Preis. Wanted, am liebsten tot. Assange gefährde den Krieg gegen den Terror. Obama sollte ihn ausschalten, vielleicht mit einer Drohne. Er ist ein Erpresser, ein Terrorist. Ich bin gegen die Todesstrafe, also knallen wir den Hurensohn illegal ab. Die gefährliche Konsequenz ist, dass hier Journalismus mit Spionage in Verbindung gebracht wird. Und erst mit gewissem historischem Abstand begreift man, wie wichtig Whistleblower für die Demokratie sind. 2012 findet Assange Asyl in der Botschaft Ecuadors. Verleumdet als Verräter, verteidigt als Ikone des freien Worts. Es geht explizit gegen Journalisten. Das ist die größte Ermittlungsaktion gegen Herausgeber überhaupt. Ein Manöver der USA, um ausländische Publizisten in Spionagevorwürfe zu verwickeln. Und das außerhalb ihres Staatsgebiets. Assange befürchtet, wird er verurteilt, sind bald alle investigativen Journalisten gefährdet. 2016 veröffentlicht WikiLeaks geheime E-Mails von Hillary Clinton, die deren Verachtung für Angela Merkel und Details über das Geschäftsgebaren von Ehemann Bill offenbaren. Donald Trump ist begeistert über die Wahlkampfhilfe. WikiLeaks, I love WikiLeaks. Kaum ist Trump im Amt und sein Gut-Böse-Schema in Kraft, lässt er den CIA-Direktor Mike Pompeo, heute Außenminister, auf Assange los. Wir kennen die Gefahr, die von Assange und seiner Bande für die Welt ausgeht. Ignoranz oder falscher Idealismus ist keine Entschuldigung dafür, diese Dämonen zu verherrlichen. Ich habe die Verteufelung von Assange über 10 Jahre lang miterlebt. Die unglaubliche Weise, wie der Staat eine Jagd auf ihn entfesselt hat, die nichts anderes ist als Bestrafung durch Vorverurteilung. Da fängt man sogar als Anwältin an, am Recht zu zweifeln. Ob Ecuadors neuer Präsident Moreno Assange aus der Londoner Botschaft warf, weil die USA ihm kurz vorher Wirtschaftshilfe versprachen, ist Spekulation. Der UN-Berichterstatter spekuliert nicht. Er sieht im Fall Assange sicher geglaubtes Menschenrecht gefährdet durch ein Komplott von Demokraten. Also ich bin in meinen 20 Jahren Arbeit sicher nicht bekannt geworden als Verschwörungstheoretiker. In diesem Fall muss ich aber sagen, dass ich doch schockiert bin, wie die Zusammenarbeit dieser sogenannten demokratischen Staaten hier funktioniert. Ich bin überzeugt, dass es hier nicht mal mehr nur um die Person Assange geht, sondern dass es darum geht, an ihm ein Exempel zu statuieren, um Leute zu entmutigen, die vielleicht versucht sein könnten, das Gleiche zu tun wie er. Eingeschraubt. Sie hatten gnädig uns erlaubt, in ihrem Joch ihr Land zu pflügen. Sie saßen da in Trunk und Tracht, mit vollgestopftem Magen und zwangen uns für ihre Macht, einander tot zu schlagen. Doch wir, noch stolz auf unsere Fessel, verbeugten uns vor ihren Sessel. Jetzt gilt die Freiheit aufzustehen. Die Fahne hoch, Rebellen, Rebellen! Sie kochten ihre Larvenschwänke aus unserem Blut und Schweiß. Sie traten uns vor Bauch und Steiß. Wir gehorchten ihren Winke. Sie fühlten sich unendlich wohl, schreckte kein Gewitter. Jedoch, ihr Postament war hohl, ihr Kronenschmuck war Flitter. Wir haben nur die Faust gehoben, da ist der ganze Spuk verstoben. Jetzt gilt die Freiheit aufzustehen, die Fahne hoch. Soll unser Werk die Mühe lohnen, so füllen wir den Pfeffersack, ob ihr Geheiß den Reichen, doch drückt das Unternehmerpack und sporn uns in die Weichen. Noch darf die Welt uns Sklave heißen, noch gibt es Ketten zu zerreißen. Jetzt gilt's die Freiheit aufzustehen, die Fahne hoch. Better! Ketten zu zerreißen. Jetzt gilt die Freiheit aufzustehen. Die Fahne hoch, Rebellen, Rebellen, Rebellen, Rebellen, Rebellen, Rebellen, Rebellen, Rebellen. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 48. Teil. Malaga fällt. Pueblo de España en pie. Ustedes, defended la vida de vuestros hijos. Defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes de consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión. No pasarán. Pasaremos. Im Januar 1937 dauern die Kämpfe an der Front um Madrid weiter an, ohne dass eine der beiden Seiten wesentliche Erfolge erzielen kann. Da beginnen die Nationalisten im Süden am 7. Januar eine Offensive auf Malaga, die sich bis zum 7. Februar hinzieht. Der englische Schriftsteller ungarischer Herkunft, Arthur Köstler, der 1936 in der Propagandaabteilung der Komintern in Paris tätig gewesen ist, später als Korrespondent britischer Zeitungen das nationalspanische Gebiet bereist und General Capo de Llano interviewt hat, hält sich um diese Zeit als Berichterstatter des News Chronicle in Malaga auf. Schon ist die Stadt von den Flugzeugen der Franco-Truppen bombardiert worden. Wir erreichten Malaga nach Einbruch der Dunkelheit. Der erste Eindruck, eine Stadt nach einem Erdbeben. Finsternis, ganze Straßenzüge in Trümmern. Die heilgebliebenen Straßen menschenleer, gleichfalls mit Trümmern besät. Tödliches Schweigen und jener gewisse Geruch in der Luft, den wir alle aus Madrid kennen. Feiner Kalkstaub, vermischt mit Branddunst und, ist es Einbildung, der widerliche Gestank verbrannten Fleisches. Das Lichtbündel unserer Scheinwerfer irrt zitternd über eingestürzte, ausgebrannte Häuser, über Ruinen und nochmals Ruinen. Madrid nach den großen Novemberbombardements war ein Kuraufenthalt im Vergleich mit dieser agonisierenden Stadt. Pulvis et praetera nihil. Staub, sonst nichts. Im Speisesaal des Hotels Regina sitzen wüst aussehende, aber ansonsten ganz umgängliche Milizsoldaten herum, spucken auf die Marmorfliesen und essen das einzige in Malaga beschaffbare Gericht, gebratene Sardinen. Wir sind die einzigen Gäste. Der Kellner erzählt uns, dass gerade heute Nachmittag eine 500-Kilo-Bombe im Nachbarhaus eingeschlagen hat. 52 Tote in diesem Haus allein. Die übrigen Kellner sitzen um einen Tisch, essen gebratene Sardinen und besprechen das Bombardement, wie sich jeder Einzelne dabei benahm, wie Bernardo unter einen Tisch kroch, die Köchin sich 57 Mal bekreuzigt hatte, bevor sie in Ohnmacht fiel. GG und ich wollen abends noch ein bisschen durch die Stadt bummeln, aber die Finsternis draußen ist so unheimlich, dass wir sehr rasch wieder umkehren. Der Portier sieht sich beim Öffnen den klaren Sternenhimmel an. »Vorzügliches Wetter für Luftangriffe«, meint er bitter. Seine Tochter hat beim gestrigen Bombardement beide Beine eingebüßt und er stellt Betrachtungen darüber an, ob ihr Bräutigam sie ohne Beine nehmen will. Am 5. Februar 1937 notiert der Journalist Arthur Köstler über den Beschuss der Küste bei Malaga durch nationalspanische Kriegsschiffe Folgendes. Seit 9 Uhr früh bombardieren die Kreuzer Canarias, Baleares, Almirante Cervera und drei kleinere Rebellenschiffe die Küste im Osten und Westen von Malaga. Wo sind die Kriegsschiffe der Republik? Unsichtbar. Die Rebellen sind unumstrittene Herren zu Wasser und in der Luft. Keine Lebensmittel, keine Munition. In der Stadt die ersten Symptome der Panik. Erfahre, dass der Zivilgouverneur L.A. nach Valencia desertiert ist. Der letzte Telegrafendraht bei Motril zerstört. Versuche durch Marconigram via Gibraltar mit London Verbindung zu bekommen, weiß aber nicht, ob meine Kabel London erreichen. Am frühen Nachmittag kommen widersprechende Nachrichten von den Fronten. Um 5 beschließen GG und ich, die Küste hinunterzufahren, um selbst zu sehen, was los ist. Wir sind die letzten Journalisten in Malaga. Was sonst noch an Kollegen da war, hat sich davon gemacht. Die Straße läuft direkt am Wasser entlang. Landeinwärts ist eine Böschung. Dahinter liegt eine Kompanie Miliz versteckt. Die Leute wurden hergeschickt, um einen nächtlichen Landungsversuch der Rebellen im Rücken der Front zu verhindern. Sie rufen uns zu, wir sollen uns ducken. Wenn die auf den Schiffen in einem Fernglas einen Kopf auftauchen sehen, pfeffern sie gleich her. Die Schiffe liegen uns genau gegenüber, aber sie schießen im Winkel nach der Front, die ungefähr eine Meile weiter ist. Es ist wie im Film. Man hat das Gefühl, direkt in die Geschützrohre hineinzusehen. Erst sieht man das Aufflammen der Mündungsfeuer, dann den Rauch, dann hört man die Detonation des abgefeuerten Schusses, dann das Pfeifen des Projektils, dann den Aufschlag und die Explosion. Das reinste Paradeschießen. Nach etwa 10 Minuten setzt sich die Flotte langsam parallel zur Küste in Bewegung, Richtung Malaga. Die Einschläge kommen näher, 500, 200, 100 Meter. Wir kleben mit jedem Glied an der Erde, machen uns flach wie die Flundern. Wir wagen nicht einmal zu flüstern, als ob man das auf den Schiffen hören könnte. Der letzte Einschlag überschüttet uns mit Erdregen. Dann werden die Schüsse seltener und die Flotte dampft vorbei. An der Front ist alles still. Sie existiert nicht mehr. Logischerweise müsste die Rebelleninfanterie jetzt vorstoßen. Aber es ist dunkel und im Dunkeln greifen die Spanier nicht gern an. Am 6. Februar 1937 nähern sich nach erneuten Luftangriffen italienische Legionäre der Stadt Malaga. Am Nachmittag beginnt der allgemeine Exodus aus Malaga. Die Chaussee nach Valencia wird zum Flussbett eines Stromes von Lastautos, Wagen, Mauleseln, Karren, Fußgängern, verzweifelten, zeternden, zankenden Leuten. Der Strom saugt alles mit sich fort. Zivilisten, desertierende Milizsoldaten, desertierende Offiziere, den Zivilgouverneur, Teile des Generalstabs. Er saugt Malaga die Widerstandskraft aus den Adern, seinen Glauben, seine Moral. Nichts kann seiner magnetischen Wirkung widerstehen. Die Straße nach Osten ist eine Einbahnstraße geworden. Aus der Hauptstadt kommt nichts mehr durch. Keine Munition, keine Nahrung, keine Organisatoren, kein Retter. Obwohl es immer noch Zeit wäre. Niemand kennt das Schicksal des Stromes, sobald er sich hinter der ersten Kurve im Osten verliert. Böse Gerüchte gehen in Malaga um. Die Rebellen haben bereits den nächsten Ort im Osten, das 30 Meilen entfernte Belize, besetzt. Der Flüchtlingsstrom fließt in eine Todesfalle. Ein anderes Gerücht besagt, die Straße sei noch frei, aber unter dem Feuer der Kriegsschiffe und Flugzeuge, die mit Maschinengewehren die Flüchtlinge niedermachen. Ich habe später erfahren, dass der Strom der Flüchtlinge unterwegs dezimiert worden ist. Die Flugmaschinen der Sieger kamen auf 80 Meter herab und nahmen sie unter Maschinengewehrfeuer. Eine Anzahl von Frauen wurde während des tagelangen Fußmarsches unter der ständigen Bedrohung durch die über ihren Köpfen kreisenden Flugzeuge wahnsinnig. Etwa 10 stürzten sich, einige mit ihren Kindern in den Armen, ins Meer. Flüchtlingsströme ziehen auf der Straße nach Almería. Streitigkeiten zwischen den Kommunisten und Anarchisten im republikanischen Lager haben verhindert, dass Malaga entsetzt wird. Folgendes berichtet der Engländer T.C. Worsley, Fahrer einer Rotkreuzeinheit, von der Flucht aus Malaga. Die Straße zwischen Almería und Motril windet sich langsam über 100 Kilometer zwischen der See und den blauen Hügeln. Zu jeder anderen Zeit ist sie wahrscheinlich ebenso malerisch wie viele Straßen in Spanien. Aber zwischen dem 10. Februar 1937 und dem 14. dieses Monats bewegte sich dort eine der grauenvollsten und tragischsten Prozessionen der europäischen Geschichte. Aus der Stadt und der Provinz Malaga flohen einige hunderttausend Menschen vor dem faschistischen Terror. Viele der Frauen wussten schon, dass sie Witwen waren. Viele der Kinder hatten ihre Väter sterben gesehen und manche sollten dieses Schicksal noch teilen. Die scheinbar endlose Prozession schlurfte die Straße entlang. Sie schlurfte, weil die Schuhe, in denen die Menschen aufgebrochen waren, Schuhwerk aus Bast oder dünnem Gummi, anderes hatten sie nicht, längst zerfetzt oder ganz zerschlissen worden waren. An den Füßen Blasen, oft auch blutend, mit Lumpen umwickelt, so liefen sie dahin. 5, 6 oder 7 Tage waren sie schon ohne Nahrung unterwegs und wagten es nicht, einmal eine kurze Rast einzulegen. Sie stolperten mit kurzen, schlurfenden Schritten vorwärts. Jedes Alter, jeden Stand und jeden Beruf trifft man hier. Ein paar Glückliche haben Esel, Maultiere oder Pferde, aber die meisten gehen zu Fuß. Alte Frauen mit schwer gezeichneten Gesichtern, Mütter mit Kindern an der Brust, ein alter Mann mit zerschundenen Füßen, der nun auf Händen und Knien sich voranschleppt. Kinder von 5 oder 6 Jahren streiten sich um irgendein kostbares Stück Hausgerät, das man früher oder später dann doch liegen lassen muss. Überall auf der Straße sieht man weggeworfene Habseligkeiten, Töpfe, Matratzen, Säcke. Und hier stirbt ein Maultier vor Erschöpfung zwischen den Wagendeichseln. Zu erschöpft, um zu sprechen, entringt sich der Prozession ein ständiges klagendes Stöhnen. Wie ein griechischer Chor klingt es. Ei, ei. Ununterbrochen seit 4 Tagen und 4 Nächten. Nachts ist es am schlimmsten. Der Abendhimmel senkt sich nieder und macht die Kleider feucht. Nach einem warmen Tag ist die Nacht bitter und der Schrei, frio, kalt, mischt sich mit dem Ei. Feuer werden am Straßenrand angezündet, lodern auf und machen aus all dem eine fantastische Silhouette. Aber keiner gönnt sich lange Rast. Die Faschisten kommen, wenn auch nur die Gerüchte wissen wann. So reißt man die Kinder aus ihrem Halbschlaf hoch. Sie haben Hunger, es ist ihnen kalt und sie sind erschöpft. Neuer Schrecken erhebt sich. In der Dunkelheit und in der Verwirrung gehen Kinder verloren und angstvolle Schreie nach Maria oder Antonia schneiden durch das ununterbrochene Stöhnen. Steht man am Straßenrand, so sieht man Gestalten, die zu schwach oder zu heiser sind, um zu sprechen. Sie flüstern und bitten. Mit ihnen flieht niemand. Jemand muss ihnen doch helfen. Sie murmeln von ihrem Kummer, taumeln weiter, gehen ein in die allgemeine Agonie. Es ist nahezu unerträglich zuzusehen, ohne helfen zu können. Unser Wagen war vollgestopft, und doch drängten sich die Leute immer noch um ihn und versuchten aufzusteigen. »Nicht für mich, nicht für mich, Compañero. Ich will ja laufen, aber nehmt doch mein Kind mit. Rettet mein Kind. Heilige Jungfrau, rettet mein Kleines.« Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 48. Teil. Eine Niemandslandproduktion 2017. Literaturhinweis: Der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, ein Sammelband, herausgegeben und eingeleitet von Hans Christian Kirch. Erschienen 1967 im Karl Rauch Verlag in Düsseldorf. Und Arthur Köstler, ein Spanisches Testament. Zürich 1938. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón con un barquito. Me verás cruzar el puente en un barquito. ¡Venga, vayas a la cruz, señora! ¡Seguidas! ¡Una cruz, una vuelta! ¡Sí, señora! ¡Puedes escribir! ¡Ya sabes mi paradero! ¡Pedrita! ¡Me quieres escribir! ¡Ya sabes mi paradero! Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego. Kasernen, verfahrten sie. In den Kasernen, da schult man sie. So war es immer und endet nie. In den Kasernen, da warten sie. Musik. schönen Mädchen verlassen sie. So ist es immer und endet nie. Von schönen Mädchen, da träumen sie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Ob sie auch wollen, das fragt man nie. So war es immer und endet nie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Historische Schaltkreise 11. Tanzt den Ethno-Tango. Zweiter Teil. Madrid bestiehlt euch. Spanien plündert euch die Unabhängigkeit aus. Los. Tutsis sind unsere Todfeinde. Republik wie lange sollen wir denn noch? Juda hat die Brunnen vergiftet. Linksradikale haben sich vor dem Palast. Historische Schaltkreise schnappen zu. Five-Konzert. Es klickt in den Relais des historischen Unterbaus. Geschichte wird gemacht. Die Katalanen sind schuld. Die Bosniaken haben unsere Frauen vergewaltigt. Die Serben sind schuld. Der Kroate ist ein Faschist. Diese feigen Schweine sind einfach die Juden sind schuld. Kauft nicht bei Katalanen. Kauft keinen katalanischen Sekt. Spanien bestiehlt euch. Der Jude ist euer Unglück. Die Palästinenser sind Untermenschen. Wir sind das einzig wahre Volk. Der Jude ist euer Unglück. Achtung, Achtung. Die Katalanen haben die Brunnen vergiftet. Der Serbe bestiehlt euch. Belgrad bestiehlt euch. Kauft nicht bei Tutsi. Schlag die Tutsis tot. Schlag die Tutsis tot. Ist abgehauen. Ist abgehauen. Die Krawattenmänner aus der Oberschicht geben die Baronen vor. Freiheit. Freedom for our country. Sie sind der Ursprung allen Übels. Alles ist abgehauen. Ist abgehauen. Währenddessen ist an den Börsen die Hölle los. Der IBEX-Trend Cinco stürzt ab. Alarm! Die Geldsäcke werden unruhig. Die Staatsboni Kataloniens werden auf Schrottniveau runtergestuft. Da habt ihr euren verfluchten Independentismus. Was ist denn das einfach abgehauen? Spanische Nationalpolizei stürmt in Kampfmontur die improvisierten Wahllokale. Sie zerren die Menschen an den Haaren vor die Tür. Aber das ist der Faschismus! Ach nee, was ist das? Gebt Parolen in Umlauf, streut Gerüchte, hämmert den Leuten die immer gleichen Aufrufe in die Hirne. Volk, erhebe dich. Freiheit, Freedom. Vor Catalunya. Ebiva España. Deutschland über alles. Wir sind die Größten. Ebiva España. Hoch auf den Führer. Heil Gröfer. Wir sind die Größten. Aber das ist der Faschismus. Staatskrise. Alarm. Die Separatisten wollen unseren Staat zerschlagen. Hochverrat. Das ist Hochverrat. Ich lasse dieses aufrührerische Gesindel in Käfigen nach Madrid fliegen. Und vor den Standort vier teilen. Herr Präsident, die Unterhändler aus Barcelona sind eingetroffen. Ja gut, lassen Sie sie 2 Stunden im Vorzimmer schmoren. Vor der Küste kreuzen bereits 2 Kriegsschiffe. U-Boote lauern am Meeresboden. Spezialkommandos, die auf den Befehl zum Einsatz warten. Froschmänner in den Kloaken. Hubschrauber. Scharfschützen auf den Dächern. Die ganze Führungsklicke der Aufständischen soll in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verhaftet und in ein geheimen Gefängnis verbracht werden. Aber das ist ja Faschismus! Ja klar, was haben Sie denn gedacht? Das wäre ein Pop-Festival oder was? Nee, das merken Sie erst jetzt? Na und? Das ganze Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist das katalanische Staatsfernsehen mit den Nachrichten. Peking. Die chinesische Regierung wird den Haushalt der neuen katalanischen Republik finanzieren. Dies teilte Außenminister China Jolly am Abend mit. Im Gegenzug erwartet man natürlich ein Entgegenkommen bei den Verhandlungen über die Freihandelszone an der katalanischen Küste. Konkret ist hier von einem 5 Kilometer langen Freihafen die Rede. Die Chinesen haben immer eine Agenda Black. Militärbasis für Kriegsschiffe im Mittelmeer. Das ist der Deal. China Yoldi lässt die Opiumpfeifen verteilen. Madame Wu klatscht in die Hände und eine Schar junger Chinesinnen stolziert in den Saal. Flyes Katalonien, bravo, bravo, China hilft. Das wird die Amis aber ganz schön in Unruhe versetzen. Na und? Hätten sie uns eben unterstützen sollen, diese Arschkrampen. Flyes Katalonien, bravo, bravo, China hilft. Und wenn sie uns angreifen? Ach, eine Armee haben wir in kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Unsere jungen Nationalisten sind ganz verrückt nach Waffen, Uniformen und so ein Kram. So viel können wir gar nicht in der Armee unterbringen, wie sich da freiwillig melden würden. Der Kommandant der katalanischen geheimen Streitkräfte schmunzelt zufrieden. Die slowenischen Militärberater haben soeben den Plan Blitz unterbreitet. Alles ist perfekt vorbereitet. Die Spanier werden sich noch umsehen. Katalonien über alles. Kalifornien über alles. America first, Slowenien zuerst. Deutschland über alles in der Welt. Wir brauchen eine Armee. Eine Armee! Ein Land ohne Armee ist ein Kastrati. Unser Geheimdienstchef meldet Feindbewegungen im Sektor C3. Schlagt alle Tutsis tot. Ersäuft sie, zerhackt sie, werft sie in die Müllverbrennungsanlagen. Schickt sie alle ins Gas. Am Flughafen El Prat wird die Ehrenformation abgeschritten. Die Herren von Krauss-Maffei sind eingetroffen, Herr Präsident. Gut, sie sollen reinkommen. Die graue Eminenz, von allen ehrfurchtsvoll unser Langfingerzwerg genannt, sitzt im holzvertäfelten, abhörsicheren Rittersaal seines Anwesens. Emissäre gehen ein und aus. Keine Telefone, kein Internet, keine Tablets. Alle Anweisungen werden auf Zettel geschrieben und von schnellen Booten übermittelt. Phase 3, Sie verhaften. Wir mobilisieren die Massen. Ich will dieses Land in Unruhe sehen. Ruft einen Generalstreik aus. Aktiviert Phase 3. Permanente Massenunruhe. Die Abendnachrichten. Über 5000 Unternehmen haben bereits ihren Firmensitz außerhalb von Katalonien verlegt. Schon 5000 Firmen und Banken haben ihren Firmensitz aus Katalonien wegverlegt, Herr Präsident. Ach, das sind Schwuchteln. Schwule Arschgeigen. Wir müssen halt alle Opfer bringen. Sollen sie nur abhauen. Wir haben die Chinesen im Sack. Ich werde die Stadt zum Plündern freigeben. Am Ende läuft alles auf ethnische Säuberungen hinaus. Unsere Zonen, ihre Zonen. Dazwischen das Niemandsland. Schlagt alle Tutsis tot. Erwürgt sie, ersäuft sie, überschüttet sie mit Säure. Spießt sie auf, vierteilt sie, vergast sie. Denn sie sind das Übel. Und die tödliche Bedrohung für unser glorreiches Hutu-Volk. Sie sind der Ursprung allen Übels. Allen Übels. Gebt ihnen Fahnen. Gebt ihnen Fahnen. Gebt ihnen Fahnen. Gebt ihnen Fahnen. Die Situation hier in Katalonien ist mittlerweile so. Ein Einäugiger schlägt einem, der beide Augen hat, vor, dass einer dem anderen jeweils ein Auge ausreißen kann. Puigdemont und auch Junqueras sind beide einäugig. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Dummköpfe, Dorftrottel, Schildbürger. Ruft die Unabhängigkeit aus. Los, ruft endlich diese verdammte Unabhängigkeit aus. Der betagte Liedermacher, einst Opfer des Frankismus, das harte Brot des Exils kennend, schreit nach ethnischen Säuberungen in der Kultur. Nur, dass katalanische Dörfer auf katalanischem Boden Bestand haben. Der gestürzte Präsident ist nach Brüssel geflohen und gibt von dort groteske Regierungserklärungen ab. Steckt ihn in die Gummizelle. Zwangsjacke, ab mit ihm in die Psychiatrie. Zwangsjacke, Gummizelle. Tanz auf dem Vulkan, Massenwahn, die Finanzmärkte spielen verrückt, Waffen- und Rüstungskonzerne feiern Rekordumsätze, der Planet geht vor die Hunde, das Weltklima spielt verrückt, die Meeresspiegel steigen, Hurricanes verwüsten die Küsten, Erdbeben, Flüchtlingsströme, Elend, Seuchen, Hungersnot. Gebt ihnen Fahnen und sagt ihnen, der ewige Jude sei schuld, der Tutsi, der Untermensch, der Spanier, das Weib, Satanspriester, Ungläubige, Schmarotzer, Schwule, Flüchtlinge, Emanzen, Neger, Lesben, Katalanen. Ja, was zum Teufel haben die denn gedacht? Dass ein Lanzertrümmern eine Art Popfestival wäre? Fähnchen schwenken, Plakate malen und Parolen schreien, eh? Dumme Herde von Schafen! Tanz auf dem Vulkan. Lass die Hassprediger von der Leine. Aktiviert die Trolle. Verbreitet die neuen Fake News Serien. Schafft das Klima für den Aufruhr. Vergiftet die Brunnen. Behauptet einfach das Gegenteil von allem. Tanz auf dem Vulkan. Russen, Amerikaner, Chinesen, Afrikaner, Skandinavier. Alle sind schuld. Der Planet geht vor die Hunde. Das Weltklima bricht zusammen, die Meeresspiegel steigen, Hurrikans verwüsten die Küsten, Erdbeben, Flüchtlingsströme, Elend, Elend, Seuchen, Hungersnot. Gebt ihnen Fahnen, gebt ihnen Fahnen, gebt ihnen Fahnen, gebt ihnen Fahnen, gebt ihnen Fahnen, gebt ihnen Fahnen, gebt ihnen Fahnen, Fahnen, Seuchen, Hungersnot. Aber das ist ja Faschismus. Ja klar, was haben Sie denn gedacht? Russen, Amerikaner, Chinesen, Afrikaner, Skandinavier, alle sind schuld. Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país. Una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Aber das ist ja Faschismus. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Schwesterlein zur Arbeit muss, schließt mich im Zimmer ein, hat eine Puppe mir geschenkt, dann bin ich nicht allein. Wenn Schwesterlein zur Arbeit muss, fährt sie nicht mit der Bahn, ihr Schaffensplatz ist gar nicht weit, ist gleich im Zimmer nebenan. Am Himmel dunkle Wolken ziehen, ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Vögel singen und die Schwester schreit. Am Himmel dunkle Wolken ziehen, ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Und dann reiß ich der Puppe den Kopf ab, dann reiß ich der Puppe den Kopf ab, ja, ich beiß der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut, ich reiß der Puppe den Kopf ab, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab, und dann beiß ich der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut, nein. Schwesterlein der Arbeit frönt, das Licht im Fenster rot. Ich sehe zu durch Schlüsselloch und einer schlug sie tot. Und jetzt reiß ich der Puppe den Kopf ab, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab und dann beiß ich der Puppe den Hals ab. Jetzt geht es mir gut, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab und jetzt beiß ich der Puppe den Hals ab. Es geht mir sehr gut, ja. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Yeah. mischen sich so oft auf, sie mischen sich überall ein. Die haben tausend Meinungen, die können nicht ruhig sein. Die können nicht objektiv sein, sie vertreten Positionen. Sie kritisieren Russland und China, obwohl sie in Deutschland wohnen. Ich tu einfach meine Arbeit und das mach ich gut, denn darauf kommt es an, dass jeder seine Arbeit tut. Wem nutzt das ganze Gequatsche, dieses ewige Hin und Her? Für den einen ist das Glas halb voll und für den anderen halb leer. Aber drin ist genau dasselbe, was soll's, so sind sie halt. Mich geht das alles gar nichts an, mich lässt das alles kalt. Ich tu einfach meine Arbeit und das mach ich gut, denn darauf kommt es an, dass jeder seine Arbeit tut. Funktioniert doch unsere Demokratie und auch unser Wirtschaftssystem. Bei uns muss niemand hungern, also wo ist das Problem? Niemand wird zu etwas gezwungen, steht jedem frei zu gehen und sein Glück woanders zu finden, ist auch woanders schön. Und die NSU, ach ja, dazu sag ich nur knapp. Viele Deutsche stammen nun einmal von Nazis ab. Und auch die NSA-Affäre lässt meine Gefühle nicht über Bord. Ich bin mit dem Satz, Gott sieht alles, groß geworden. Ich tu einfach meine Arbeit und das mach ich gut, denn darauf kommt es an, dass jeder seine Arbeit tut. Ich tu einfach meine Arbeit, was ich arbeite, fragen Sie. Ich arbeite für den Frieden in der Rüstungsindustrie. Die Erinnerung an ihre Kindheit macht sie traurig. Ihre Eltern haben Mercedes ein Leben lang belogen. Erst auf dem Sterbebett vor 10 Jahren gesteht ihr der Vater, was sie längst ahnt. Er hat sie nie gezeugt, die Mutter hat sie nie geboren. Sie haben mir beigebracht, aufrichtig und ehrlich zu sein, immer die Wahrheit zu sagen. Sincero, siempre con la verdad por delante. Y luego me... Aber dann haben sie mir das angetan. Nach dem Tod der Eltern beginnt sie nachzuforschen. Sie findet widersprüchliche Papiere. 2 Geburtsurkunden, eine aus Malaga, eine aus Sevilla, 2 Taufurkunden. Sie weiß, die Dokumente sind gefälscht. Die 60-Jährige hat einen schrecklichen Verdacht. Ich vermute, dass ich als Baby gestohlen wurde. Diese Papiere gleichen den Unterlagen von anderen geraubten Kindern. Geraubte Kinder, das ist in Spanien zum Inbegriff für Menschenhandel mit Babys geworden. Bis zu 300.000 Kinder sollen ihren Müttern bis in die 90er Jahre hinein weggenommen worden sein. Schon im Krankenhaus hat man ihnen vorgemacht, ihr Baby sei gestorben. Die Neugeborenen wurden mutmaßlich an kinderlose Paare verkauft, Geburtsurkunden gefälscht. Das haben Gentests bewiesen. Auch Marie Gruss ist überzeugt, Opfer dieser Machenschaften zu sein. 1980 bringt sie in Madrid ihren 2. Sohn zur Welt, ein Furchen. Am 6. Tag nach der Geburt ist der Brutkasten plötzlich leer. Es heißt, das Kind sei gestorben. Marie Gruss und ihr Mann wollen ihr totes Baby sehen und mitnehmen. Die haben uns das Kind einfach nicht gezeigt, weil es angeblich so entstellt war und sie uns nicht damit belasten wollten. Als wir weiter darauf bestanden, hat man uns gefragt, ob wir 200.000 Peseten für die Beerdigung hätten. Das war in den 80er Jahren sehr viel Geld. Marie Cruz hat sich abwimmeln lassen. Heute sucht sie ihren Sohn überall, ist überzeugt, er wurde ihr gestohlen. Deshalb kämpft sie in einer Selbsthilfegruppe auch für die anderen Opfer, Mütter, Väter und Kinder. Ein Anwalt vertritt die Opfer vor Gericht. Endlich sitzt einer, der dabei gewesen ist, auf der Anklagebank. Der Frauenarzt Eduardo Vela. Ihm wird Kinderraub und Urkundenfälschung vorgeworfen. Interviews gibt der 85-Jährige keine. Vor 7 Jahren haben ihn Opfer mit versteckter Kamera befragt. Er sagt, die Mütter seien in Not gewesen und hätten ihre Kinder freiwillig abgegeben. Unterlagen dazu gäbe es aber keine mehr. Das Archiv, die Akten der Mütter, sind verbrannt. Die Geburtsprotokolle, die Einverständniserklärungen zur Adoption, habe ich persönlich verbrannt. Das alles ekelt mich an. Es macht mich wütend, dass dieser Mann sterben könnte, noch bevor er verurteilt wird. Vernichtete Akten, gefälschte Geburtsurkunden. Für den Anwalt steht fest, zur Adoption wurden diese Kinder nicht freigegeben. Das Ganze war ein Geschäft mit System, meint er. Sogar Behörden hätten mitgemacht. Das kann unmöglich einem Arzt alleine eingefallen sein. Dazu braucht man Beamte, die von diesen Unregelmäßigkeiten wissen und sie vertuschen. Der Skandal erstreckt sich über ganz Spanien. Kinder gegen Geld. Vom Justizministerium kein Interview. Das Schweigen der Behörden ist für Mercedes ein Schlag ins Gesicht. Denn es quälen sie so viele Fragen. Wurde sie verkauft? Wenn ja, wie viel haben ihre Zieheltern für sie bezahlt? Sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass die Menschen, die sie so liebevoll aufgezogen haben, von kriminellen Machenschaften gewusst haben sollen. Ich glaube, dass auch sie betrogen wurden. Ich glaube nicht, dass sie mit böser Absicht gehandelt haben. Mercedes hat einen Gentest gemacht und sich in eine Datenbank eingeschrieben. So hofft sie, Verwandte zu finden, Geschwister, Nichten, Neffen, vielleicht sogar die leiblichen Eltern. Nur so kann sie erfahren, was nach ihrer Geburt wirklich mit ihr geschehen ist. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war unser Niemandsland Sommerprogramm August 2019. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen wunderschönen Sommer und bis nach den Ferien. Agur! Tschüss, adeo. The cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. Live for your style, you are what you hear. Martina, Julia, Virtudes, Dionisia, Carmen, Ana, Blanca, Adelina, Victoria, Elena, Joaquina, Pilar y Luisa. Sus nombres nunca serán borrados.